nicht? Schreib mal rein. Cool. Ich leg mal los. Eier kratzen. Eier schaukeln. Die zweite Stufe kann ich noch nicht. So, sag mal, was du machen willst. Zum Beispiel Dani oder so. Thank you. möchte. Thank you. Mm-hmm.